Am Mikrofon Gabriele Heise und mit am Studiotisch sitzt Jan-Uwe Rogge, Familienberater und Autor wichtiger Erziehungsbücher, zum Beispiel dem Buch Kinder brauchen Grenzen und neu auf dem Markt Kinder haben Ängste. Wir wollen über Familie reden. Weihnachten ja ein großes Thema. Weihnachten ist das Fest der Familie. Es ist auch ein Fest der heftigen Gefühle und in vielen Familien kracht es besonders zu Weihnachten. Sie können mit Jan-Uwe Rogge sprechen, wenn Sie uns anrufen 040 41617 oder 41618. Herr Rogge, warum ist Weihnachten so emotional aufgeladen? Warum gibt es diesen Mordskrach in vielen Familien? Und wie selten gelingt es eigentlich, wirklich harmonische Weihnachten zu verleben? Ach, ich denke, dass ein Großteil von Familien schon Weihnachten oder die Weihnachtstage relativ harmonisch verleben. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Familien, wo es, wie Sie sagen, kracht. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieses Fest mit sehr, sehr viel Gefühlen überfrachtet wird, überfordert auch wird. Man kommt zusammen, nicht? Man ist häufig das ganze Jahr, geht man sich mehr oder minder aus den Wegen. Die Tagesabläufe sind so gestaltet, dass man wenig miteinander zu tun hat. Und an Heiligabend ist und zweiten Weihnachtstag prallen dann die verschiedenen Interessen, die verschiedenen Gefühle, die verschiedenen Bedürfnisse aufeinander. Und das gibt nicht selten Reibung. Und Reibung erzeugt Hitze und dann knallt es im wahrsten Sinne des Wortes in manchen Familien. Nun ist ja auch Weihnachten das Fest der Geheimnisse. Es gibt ein Weihnachtszimmer in klassischer Art, wo der Weihnachtsbaum erst abends zur Bescherung gesehen werden darf, wo die Geschenke liegen. Und es gibt auch viele Kinder, die enorme Wünsche haben an Weihnachten und große Ängste. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, wenn du jetzt nicht artig bist, dann sage ich das dem Weihnachtsmann. Was halten Sie von solchen Figuren, die so sehr traditionsreich sind, aber eben doch auch Angst wecken können? Ich will noch mal auf dieses Wort Geheimnis kurz zurückkommen, weil ich das schon toll finde. Kinder freuen sich auf Weihnachten. Es gibt so ein Weihnachtszimmer. Ich erinnere mich also an meine Kindheit. Da hatten wir ein Schlafzimmer, mein Bruder und ich. Und nebenan war das Wohnzimmer. Und dort wurde sozusagen am Tag vor Weihnachten dann die Geschenke bereitet. Und wir horchten immer an der Wand, was passiert da? Welche Geräusche? Wird gesägt, ja. Wird was ausgepackt. Und das fand ich eigentlich wahnsinnig toll. Also ich konnte es gar nicht erwarten, dass Weihnachten kommt. Auf der anderen Seite hat das aber auch so für mich bedeutet, ja auch bestimmte Bedürfnisse aufzuschieben. Also ich denke, dieses Geheimnisvolle, das finde ich was sehr Schönes und was Kinder auch sehr gerne mögen. Das andere ist natürlich, sind die Ängste. Wenn du brav bist, dann bekommst du etwas vom Weihnachtsmann oder das erzähle ich dem Weihnachtsmann. Ich habe das vor ein paar Tagen mal gehört in einem Einkaufszentrum. Da sagt ein Weihnachtsmann zu so einem 7-jährigen Buben, na, warst du denn auch brav? Und der Bub sagte einfach, nö, ich war nicht brav. Dann bekommst du auch nichts. Und da sagte ich, von dir will ich auch nichts haben. Also, das ist ja sehr anti-autoritär. Nicht anti-autoritär, das ist, finde ich, sehr mutig. Mhm. Dieser Junge hat irgendwo auch ein Stück weit die Mechanismen, denke ich, durchschaut. Er ist selbstbewusst, er steht zu sich. Ich denke, diese Überformung von Figuren wie Weihnachtsmann oder Nikolaus mit ganz bestimmten Erziehungsaufgaben, für die man möglicherweise selber zu feige ist, sie auszuüben, die halte ich in der Tat für ein Problem. Und Nikolaus und Weihnachtsmann waren auch in der Geschichte nicht Personen, nicht Symbole, die Erziehungsaufgaben übernehmen sollten. Das waren freundliche Menschen, das waren Autoritäten, das waren Persönlichkeiten, aber die im Sinne der Kinder gehandelt haben. Ist es denn hilfreich, wenn man das, was man selber nicht schafft, Sie sagen, das ist häufig die Hilflosigkeit der Eltern, die nehmen dann den Weihnachtsmann zu Hilfe, ist es hilfreich, sowas dann doch manchmal einzusetzen? Wirkt das bei Kindern? In der Regel baut sowas Ängste auf, massive erziehungsbedingte Ängste auf. Das kennen wir ja nicht nur beim Weihnachtsmann, wir kennen das ja auch von anderen Situationen, dass man sagt, warte mal, bis Papa kommt oder das erzähle ich deinem Opa und so weiter. dieses Hineinprojizieren, Hineinverlagern in die Zukunft, das ist etwas, was für Kinder Probleme macht. Kinder übertreten Grenzen, Kinder machen hin und wieder Mist, das ist das Normalste von der Welt. Aber für Kinder ist entscheidend der Zusammenhang zwischen Grenzübertretung und Konsequenzen, die dann in Kraft treten. Je länger das sozusagen auseinander liegt, Grenzüberschreitung und Konsequenz, umso verängstigter sind Kinder, umso unsicherer reagieren Kinder. Und ich denke, wir haben es eigentlich gar nicht mehr nötig, mit dieser Art von Erziehung oder in dieser Art zu handeln. Wenn man das häufig genug macht, gibt es zwei Reaktionsweisen. Die eine hatte ich angedeutet, der Kinder, sie reagieren unsicher, ängstlich, und die anderen werden wütend, werden zornig, werden bockig und gehen mit den Eltern in einen Machtkampf. Hm. Naja, aber manche Kinder sind ja wirklich vor Weihnachten besonders artig und versuchen keinen Grund zu liefern, dass die Geschenke vielleicht weniger reichlich ausfallen. Ach ja, das gibt's natürlich auch. Das sind die kleinen Anarchisten, die denken, okay, wir machen Waffenstillstand im Dezember und ab Januar geht das dann wieder los. Das Tolle ist ja, man kann Kinder gar nicht so sehr hinters Licht führen. Ein selbstbewusstes, ein eigenständiges, ein autonomes Kind sorgt schon ganz gut für sich. Und je weniger wir dieses Kind in seiner Eigenständigkeit und in seinem Selbstbewusstsein ernst nehmen, umso mehr wird es uns schon durch sein Handeln zeigen, was es von uns hält. Redezeit auf NDR 4. Sie können mit Jan-Uwe Rogge reden. 040 41617 oder 41618. Das sind die beiden Telefonnummern. Wir möchten über Ängste und auch Freuden zu Weihnachten sprechen, von Ihnen, aber vor allen Dingen von den Kindern auch. Wie hilfreich ist es, den Weihnachtsmann oder den Weihnachtsengel einzubauen in die erzieherische Strategie? Wie machen Sie es, wenn Sie Ihr Kind dazu bringen wollen, wirklich brav und artig zu sein? Wie handeln Sie das aus mit Ihrem Kind? Rufen Sie uns an. James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. Jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet the Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star, you think you are a movie star. Der NDR 4 Sportjahresrückblick 1997. Jacques Villeneuve ist der neue Weltmeister in der Formel 1. Die Albaner jetzt an der rechten Seite mit Halili. Der flankt herein, da wartet Tare und da gibt es ein Selbsttor. Das ist wir können nur sagen, Chapeau Jan Ullrich, Chapeau Team Deutsche Telekom. Der NDR 4 Sportjahresrückblick 1997 am 22.12. ab 21.05 Uhr auf NDR 4. Endspurt ist auch zum Weihnachtsfest. Vielleicht haben Sie trotzdem Zeit, uns in der Redezeit anzurufen. Jan-Uwe Rogge ist zu Gast. Wir sprechen über Ängste von Kindern, besonders zu Weihnachten, aber nicht nur zu Weihnachten, und ihre Wünsche. Telefon ist 040 416 18. Jan-Uwe Rogge, Sie sagten eben, wir hätten den Weihnachtsmann eigentlich gar nicht mehr nötig, um mit den Kindern einen guten kooperativen Stil zu finden, dass sie gehorchen lernen, dass sie Grenzen akzeptieren, dass sie wissen, wo es lang geht. Ja, brauchen wir den Weihnachtsmann dann überhaupt noch? Sollte Weihnachten in dem Punkt sich ganz ändern? Nein, ich finde... Wofür ist er noch gut, der alte Herr? Ich finde das schon toll und wichtig, dass wir Rituale im Jahreslauf haben. Wir haben das Osterfest, wir haben das Pfingstfest, wir haben das Weihnachtsfest. Wir haben verschiedene Feste zwischendurch. Kinder mögen solche Rituale und auch die Symbole, die damit verbunden sind, weil sie ein Stück weit Sicherheit geben, ein Stück weit Verlässlichkeit geben, sich auch oder das dazu bringen und Kinder dazu bringen, sich auf etwas zu freuen. Also ich glaube, es ist sowieso etwas, was wir in den letzten Jahren zunehmend verlernt haben, dass wir diese Ritualisierung aufgeben. Nicht nur im Jahreslauf, auch Kinder mögen tagsüber ihre Rituale, das Aufstehen, das in die Schule gehen oder in den Kindergarten gehen, das Essen, der Kontakt mit Freunden, das wieder zu Bett gehen. Also diese Rituale geben Verlässlichkeit und geben Halt, ohne dass man das sozusagen von außen immer wieder hineingeben muss. Und dieses Weihnachtsfest, denke ich, hat neben dem ganzen christlich-religiösen auch etwas wie sich besinnen, sich zusammenfinden, über Familie, über Zusammenleben nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern das auch zu praktizieren. Und der Weihnachtsmann gehört zum Spiel dazu? Der Weihnachtsmann gehört zum Spiel dazu, genau zum Spiel. Wenn man dieses spielerische Element sieht und ihn nicht nur reduziert auf kommerzielle Aspekte oder ihn sozusagen als Stellvertreter für Erziehungsaufgaben. Das Spielerische, das Humorvolle, das gemeinsam miteinander tun, das Lachen, das finde ich wichtig. Und was macht man denn als Familie, wenn diese christliche Tradition nicht mehr trägt? Also wenn es vielleicht noch Reste der Weihnachtsgeschichte in unseren Köpfen gibt, aber zum Beispiel keine Krippe mehr in der Familie steht oder auch das gemeinsame Singen, ja, das traut sich niemand mehr zu, weil die Strophen können wir nicht mehr und musizieren können auch immer weniger Menschen. Was macht man denn dann? Was tritt denn an die Stelle, wenn wir nicht nur Kommerz wollen? Ich denke, das praktizieren sehr wohl ja Familien, das gemeinsame Essen beispielsweise, das Oma und Opa besuchen, der Kontakt zu Verwandten, zu Bekannten, die gemeinsamen Spiele, die gemeinsamen Gespräche. Ich denke, es ist einfach, es hat genügend Grundsubstanz, dass dieses Ritual erhalten bleibt. Nur man sollte es eben nicht zu sehr überfrachten. Eine Familie, die ihre gemeinsamen Rituale das ganze Jahr überlebt, die wird viel gelassener in das Weihnachtsfest reingehen und auch mit diesem Weihnachtsfest leben können. Also wenn es nicht der Höhepunkt des Jahres sein muss, weil man schon ein paar andere hatte im Jahr. Das Problem ist ja genauso mit dem Sommerurlaub, dass da sozusagen alles hineingelegt wird. Und damit sozusagen sprengt man auch den Rahmen von Ritualen. Sie haben vorhin gesagt, dass es erziehungsbedingte Ängste gibt, wenn Kinder zum Beispiel diesen Weihnachtsmann so fürchten und Angst haben, dass da nun die große Abrechnung kommt. Gibt es denn Erziehung ohne Angst? Nein, natürlich macht Erziehung Angst, aber Kinder sind nicht allen Ängsten ausgeliefert. Kinder können sehr wohl sich in angstbesetzte Situationen hineinversetzen, und wenn Kinder das Gefühl haben, sie können mit Eltern in Kontakt treten, sie können mit ihnen reden, dann nehmen sie diese Ängste auch an, dann schweben sie nicht wie ein Schwert über ihnen. Aber es gibt Ängste in der Erziehung, die Kinder klein machen, die Kinder überfordern, die Kinder ohne Halt und Verlässlichkeit aufwachsen lassen. Ich will das vielleicht an zwei, drei Beispielen verdeutlichen. Ein inkonsequenter Erziehungsstil beispielsweise, also wo Kinder nicht wissen, woran sie sind, dass man heute Hü und morgen Hot sagt, das ist etwas, was Kinder sozusagen keine Sicherheit aufbauen lässt. Oder wir haben schon davon gesprochen, wenn Kinder nicht wissen, wann treten Konsequenzen in Kraft oder treten sie überhaupt in Kraft. Oder wenn Kinder in einer gefühlsmäßig leeren Atmosphäre aufwachsen, wenn sie das Gefühl haben, Mama und Papa mögen mich nicht, und zwar überdauernd mögen sie mich nicht. Oder wenn Kinder das Gefühl haben, Mama und Papa stellen Anforderungen an mich, die ich nicht erfüllen kann und niemals erfüllen werde, und dass dieses Nicht-Erfüllen dann mit Liebesentzug in Anführungszeichen belohnt wird, dann baut das Ängste auf, massive Ängste auf, die sich vor allen Dingen zeigen in Minderwertigkeitsgefühlen der Kinder, in mangelndem Selbstbewusstsein, in fehlendem Urvertrauen. Und hier ist es dann wichtig, in der Beziehungsarbeit zu Kindern zu treten. Das heißt also, die Beziehung zu stabilisieren, das gefühlsmäßige Fundament zwischen Eltern und Kindern überhaupt erst aufzubauen. Das heißt also, so ein Weihnachtsmann kann dann auch ein Hinweis für die Eltern sein, wenn die Kinder zum Beispiel viele Ängste zeigen und da ganz viel reinprojizieren, dass etwas nicht stimmt, wenn Kinder angstbesetzt wird. Wenn Kinder beispielsweise ganz massive Ängste vor einem Kind haben. Vor einem Kind? Vor einem Erwachsenen haben. Ja. Natürlich vor einem Kind natürlich auch. Ja. Hinter Weihnachtsmännern verstecken sich ja nicht häufig auch Jugendliche. Und in Österreich haben wir ja die Tradition des Krampuses, wo sich häufig Pubertierende hinter verbergen. Aber wenn Kinder jetzt massive Ängste vor einem Weihnachtsmann zeigen, kann das auf zweierlei hindeuten. Einmal auf eine ganz normale entwicklungsbedingte Angst, das heißt, das Kind fremdelt ganz normal, es kommt mit einer Figur, mit einem Symbol zusammen, was sehr ungewöhnlich aussieht, also was sich verkleidet hat. Das kann ganz normal sein, aber es kann natürlich auch eine erziehungsbedingte Angst sein, dass ihm gesagt worden ist, pass mal auf, wenn der Weihnachtsmann da kommt und du nicht brav bist, dann passiert das und das. Das heißt, wir müssen Ängste immer unter diesem Doppelaspekt sehen. Auf der einen Seite die normalen Ängste, die sich aus der Entwicklung heraus ergeben, oder möglicherweise die Überformung durch Erziehung. Darüber werden wir gleich weiter sprechen. Oder 41618, das ist das Telefon in der Redezeit. Wir sprechen mit Jan-Uwe Rogge über Kinderängste und Kinderwünsche zu Weihnachten, aber auch im sonstigen Leben. Und Frau Marek hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Marek. Guten Tag. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, was fällt mir dazu ein? Ich habe Ihre Sendung gerade gehört und darüber nachgedacht, Mensch, ja, Weihnachtsmann als Erziehungshilfe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon mal gemacht. Aha. Wir hatten, als meine Tochter noch kleiner war, ein etwas zähes Problem, das sich über lange, lange Zeit hinzog. Sie mochte immer keine Hausschuhe anziehen. Und da haben wir das dann so gemacht, als der Weihnachtsmann zu uns nach Hause kam, beziehungsweise der Nikolaus, dass er ein paar schöne warme Hausschuhe mitgebracht hat und sich dann hingesetzt hat und mit ihr ganz in aller Ruhe und Gemütlichkeit darüber gesprochen hat, wie gut das ist, wenn man warme Hausschuhe hat und dass man dann keine kalten Füße mehr bekommt und auch nicht mehr so oft erkältet ist. Und damit war unser Problem mit dem Barfußlaufen vorbei. Na, gratuliere. Also diese ganzen täglichen Zankereien, die wir über das ganze Jahr hatten, die waren schlicht und einfach zu Ende, weil der liebe, gute Nikolaus ihr den netten Rat gegeben hat, jetzt Hausschuhe zu tragen. Jan-Uwe Rogge, was sagen Sie dazu? Frau Marek macht das doch anders. Sie macht das ganz toll. Sie hat den Nikolaus oder den Weihnachtsmann dazu angehalten, einen Rat zu geben. Ich glaube, sie hat was sehr Schönes gesagt. Der Nikolaus und der Weihnachtsmann hat sich Zeit gelassen, auf das Kind einzulassen. Er hat das behutsam, so höre ich das raus, gemacht. Und damit ist er nicht als Drohungsperson oder als Strafperson in Aktion getreten. Und das halte ich für sehr schön. Ich will Ihnen nochmal einen anderen Tipp geben. Ja? Sie hätten es auch so machen können, wenn Ihre Tochter die Hausschuhe nicht anzieht, beispielsweise vom August an, ihr die Frage stellen können ihrer Tochter, wann wirst du die Hausschuhe anziehen? Wirst, nicht willst, wirst du? Und wenn ihre Tochter keine Antwort gewusst hätte, hätte ich gesagt, vielleicht bis zu Weihnachten. Und dann wirst du dem Weihnachtsmann sagen oder dem Nikolaus sagen, dass du selbstständig die Hausschuhe anziehen kannst. Also sie hätten ihn auch sehr wohl nur andersherum benutzen können. Aber in dem Fall, wie Sie es schildern, halte ich das für völlig okay, eine weise Person einzusetzen, der Tochter etwas zu vermitteln, was sie möglicherweise aufgrund des Machtkampfes so nicht können. Das heißt, da hat er jetzt doch eine Delegation übernommen. Das, was die Eltern nicht durchsetzen konnten, das hat der Weihnachtsmann geschafft. Ja, was ja häufig auch im Alltag vorkommt, dass man bestimmte Aufgaben an den Lehrer, an die Kindergärtnerin, an Oma, an Opa, an den älteren Bruder und so weiter überträgt. Und das halte ich in diesem Sinne als Rat durchaus für machbar. Frau Marek, das ist doch tröstlich, dass Sie es richtig gemacht haben. Hat Ihre Tochter immer noch Hausschuhe an? Ja, seitdem nimmt sie das sehr wichtig. Ja, klasse. Aber man kann sich natürlich hinterher nur wundern, dass man da wirklich ein Jahr lang drum redet und es passiert nichts und dann sagt das der nette Nikolaus und dann klappt es plötzlich. Der Unterschied zwischen Ihnen und dem Nikolaus ist, dass Sie geredet haben und der Nikolaus gehandelt hat. Aha. Okay. Danke, Frau Marek. Dann mache ich das nächste Mal anders. Tschüss. Tschüss. NDR 4 Nachrichten. 11.30 Uhr, Bonn. Verteidigungsminister Rühe und seine Kollegen aus Großbritannien, Italien und Spanien unterzeichnen heute den Vertrag über den Bau des Eurofighters. Die vier Partnerstaaten wollen in den kommenden Jahren insgesamt 620 Exemplare des Jagdflugzeugs anschaffen. Die Bundeswehr kauft 180 Maschinen zum Preis von 23 Milliarden Mark. Der Eurofighter soll die Phantom F4 sowie die von der DDR übernommenen MiG-29 Jets ersetzen. Verteidigungsminister Rühe erwartet heute außerdem einen ersten Bericht zu neuen rechtsextremen Zwischenfällen in der Bundeswehr. Dabei geht es um die Aussage des früheren Rekruten Christian Krause, in der Friesland-Kaserne im niedersächsischen Varel sei es mehrfach bei Unteroffizieren und Mannschaftsdienstgraden zu Ausschreitungen gekommen. Der Freiburger Militärhistoriker Wette hat der Bundeswehr vorgeworfen, sie habe die politisch-historische Bildung der Soldaten vernachlässigt. Er sagte im NDR, externe Fachleute müssten die Aufgabe übernehmen. Nach Ansicht Wettes sind Soldaten anfällig für rechtes Gedankengut geworden. Sie suchten eine neue Orientierung, nachdem auch Auslandseinsätze zu ihren potenziellen Aufgaben gehörten und ein größerer Wert auf die Kampfausbildung gelegt werde. Tokio. Die japanische Aktienbörse verzeichnete erneut einen Einbruch. Der Nikkei-Index fiel auf einen neuen Jahrestiefstand. Er rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten. Der Markt schloss bei 14.799, das sind 515 Punkte weniger als Freitag. Vorübergehend betrug der Rückgang sogar 745 Punkte. Unter Druck standen vor allem Bankenpapiere. Händler nannten als Grund für die Talfahrt an der Börse die anhaltende Unsicherheit über die Wirtschaftsentwicklung und die Furcht vor finanzieller Instabilität von Firmen und Kreditinstituten. Die deutschen Aktienkurse bewegten sich im vorbörslichen Handel trotz des Einbruchs in Tokio kaum. Händler in Frankfurt rechneten auch kaum mit nennenswerten Kursbewegungen. Belgrad. Nach der Präsidentschaftswahl in Serbien reklamieren die Sozialisten den Sieg für sich. Ihr Kandidat Milutinovic komme auf 60% der Stimmen, sein Gegenkandidat, der Nationalist Šešelj, dagegen nur auf 37%, teilten die Sozialisten mit. Ausgezählt seien fast alle Stimmen. Die Wahlbeteiligung habe über 50% gelegen, damit sei die Wahl gültig. Anhänger der Nationalistenpartei bezweifelten diese Angaben. Sie erhoben außerdem den Vorwurf, in der Provinz Kosovo sei Wahlbetrug verübt worden. Das offizielle Ergebnis will die Wahlkommission im Laufe des Tages mitteilen. Die Stichwahl gestern war der inzwischen vierte Versuch, einen neuen Präsidenten in Serbien zu bestimmen. Bislang war stets die Wahlbeteiligung zu gering. Vilna. Bei der Entscheidung über einen neuen Präsidenten in Litauen kommt es zu einer Stichwahl. Im ersten Wahlgang erzielte der Neokommunist Paulauskas mit rund 45% die meisten Stimmen, verfehlte aber die notwendige absolute Mehrheit. Er muss am 4. Januar gegen den Zweitplatzierten, den Mitte-Rechts-Politiker Adamkus, antreten. Der bisherige Präsident Brazauskas hatte bei der Wahl nicht wieder kandidiert. Moskau. In der Kaukasusrepublik Dagestan hat ein schwer bewaffnetes Kommando ein russisches Panzerbataillon angegriffen. Der Überfall dauerte rund 2 Stunden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax wurden mehrere russische Soldaten getötet. Unter den Angreifern sollen auch Tschetschenen gewesen sein. Informationen über den Hintergrund der Kämpfe gibt es noch nicht. Mainz. Starke Regenfälle in den vergangenen 2 Tagen haben im Südwesten Deutschlands die Pegelstände der Flüsse steigen lassen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden bereits Straßen überflutet. Die Wetterdienste rechnen allerdings damit, dass die Niederschläge nachlassen, sodass sich die Lage aller Voraussicht nach nicht weiter zuspitzt. Ein ähnlich verheerendes Hochwasser wie Weihnachten 1993 sei nicht zu befürchten. Die Wettervorhersage für Norddeutschland. Heute und auch morgen bleibt es meist bedeckt oder neblig trübe und besonders über Teilen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens kann immer noch etwas Sprühregen oder Schnee fallen. Die Temperaturen erreichen tagsüber nur 1 bis 4 Grad. Sie gehen nachts auf Werte um 0 Grad zurück mit erneuter Glättegefahr. Die Windvorhersage bis morgen Abend, Deutsche Bucht, Nordost 4, später schwachwindig, morgen Südost 3 bis 4, diesig. Westliche und südliche Ostsee, Nordost 4, abnehmend 3, nachts und morgen südliche Winde 3, diesig. NDR 4 Nachrichten, weiter mit Horizonte und Gabriele Heise. Im Studio Jan-Uwe Rogge als Gast. Er hat Bücher geschrieben, zum Beispiel Kinder brauchen Grenzen. Das neue heißt Kinder haben Ängste. Wir wollen über entwicklungsbedingte und erziehungsbedingte Ängste sprechen. Über Ängste, die vor allen Dingen jetzt auch zu Weihnachten schnell hochkochen. Denn Weihnachten ist das Fest der heftigen Gefühle. Da ist es sehr schnell passiert, dass Kinder sich auch fürchten und Angst haben, dass der Weihnachtsmann sie bestraft. Wir haben einen schönen Anruf vorhin gehabt von Frau Marek, die hat uns erzählt, wie sie das geschafft hat, den Weihnachtsmann gut einzubauen in ihr erzieherisches Bemühen, als es um die Hausschuhe ging. Ich sage noch einmal die Telefonnummer 040 41617 oder 41618. Frau Krüger, Sie sind jetzt an der Reihe. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Krüger. Ich habe zwei Jungs und ich möchte gern zu diesem spielerischen Aspekt etwas sagen, den Herr Rogge vorhin angesprochen hat. Also die sind 8 und 12 Jahre alt und haben das natürlich diesen Mechanismus total durchschaut. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir tun jetzt immer. Das gibt also unendliche Gesprächsmöglichkeiten und ich finde das gerade diese Zeit unheimlich schön, weil jeden Tag muss ich irgendwie diskutieren, welche Vor- und Nachteile irgendwelche Spielsachen oder so haben und sie zeigen es mir und es ist irgendwie doch ja so ein ich kann es jetzt ganz schlecht ausdrücken, aber es ist einfach so ein Spiel, weil wir natürlich die beiden wissen, um wen es da geht und wer das besorgt und ich natürlich auch. Und der Weihnachtskalender wird täglich bestückt und dann wird schon mal gesagt, der Nikolaus hat es dann auch schon mal vergessen und der hat es halt verpennt und es ist einfach ein Grund, ganz viel miteinander zu reden und das finde ich auch so wichtig in dieser Zeit. Also dem kann ich nur zustimmen, Frau Krüger. Sie setzen den auf eine, wie Sie selber sagen, spielerische Art und Weise ein und alle Beteiligten kennen sozusagen die Regeln, ja. Nicht? Und ganz wichtig ist, die Regeln werden von allen eingehalten, sind von allen erfunden worden und sind damit auch der Veränderung unterworfen. Ja. Und ich mache das mit meiner Frau ähnlich. Wir schenken uns auch was zum Nikolaus und ich habe es in diesem Jahr fast vergessen und dann war sie sehr sauer darüber, weil sie sagte, der Nikolaus ist nicht bei mir gewesen. Also ich denke, auch Erwachsene können auf eine wunderschöne Art und Weise damit spielen. Die Grenzen, das haben Sie in Ihren Büchern wirklich gut gesagt, um die muss man sich ja nun jeden Tag balgen. Mhm. Und also ich versuche das nicht zu vermischen, weil das eine ist das eine und das andere ist das andere. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass das also auch wirklich Stress vermeidet. Also für mich Stress. Weil ich einfach die Dinge, die so täglich auflaufen im Erziehungsalltag, die haben damit nichts zu tun. Ich denke, dass Sie das sehr gut unterscheiden. Und durch diese Art und Weise, wie Sie da spielerisch herangehen, vermeiden Sie, glaube ich, auch eine ganze Menge an Stress und an Unruhe. Aber vor allen Dingen auch für mich, weil die natürlich ungeheuren Druck machen können, ne? Zwei so Jungs, die sind dann schon auch ganz, können dann, und das versuche ich abzubiegen. Das geht irgendwie nicht. Also jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Weihnachten. Mhm. Das ist, und ich versuche eben auch, sagen wir mal, dass den materiellen Aspekt, das ist, hält sich im Rahmen und trotzdem hat noch keiner dumm geguckt, weil es, wenn man irgendwie die Sachen gut spürt, die jetzt fällig sind, so ein Kaufmannsladen oder so oder irgendwas anderes, was eben in der Luft liegt, dann braucht das auch gar nicht die Welt kosten. Ich glaube, das ist so was ganz, einen ganz wichtigen Aspekt, den Sie da andeuten. Kinder haben ein sehr gutes Gespür dafür, dass die Beziehungsqualität zu den Eltern unendlich mehr wiegt als die wahren Qualität. Ja. Und dass Eltern hier auch den Mut haben, einmal Nein zu sagen und in Beziehung zu ihren Kindern zu treten. Also weniger ist manchmal mehr. Ich meine, unter weniger diese permanenten Geschenke. Das ist ja völlig hirnrissig. Also man könnte ja wirklich Tausende ausgeben. Das ist ja ungeheuerlich. Ne? Richtig. Also so mit einem 12-Jährigen der Computer, das ist ja dann schon richtiges Geld. Ne? Und das kann es nicht sein. Also das geht irgendwie auch noch so im Rahmen. Ne? Ich denke, das machen Sie, glaube ich, ganz gut. Und immerhin haben Sie zwei Buben zwischen 8 und 12. Und da ist es nicht mehr so ganz einfach, mit denen in Beziehung zu bleiben, weil sie so ganz ihre eigenen Ansprüche und auch ihre eigenen Bedürfnisse artikulieren. Ja. Aber wie gesagt, also bei dem 8-Jährigen geht das eben immer noch, weil ich muss mir dann angucken und muss mit ihm im Kaufhaus mit ihm die Vor- und Nachteile diskutieren. Und also ich habe daran sehr viel Spaß. Und er vielleicht auch, das kann er nicht so formulieren, aber für mich ist das also eine schöne Zeit. Aber Sie kaufen es dann auch nicht, Sie gucken erstmal nur mit ihm. Nein, wir gucken endlos. Ich meine, Bummeln manchmal gehen. Ist es schon anstrengend. Mhm. Aber es ist dann auch nur ganz selten das, was er sich da so eine Kiste und noch eine Kiste herkramt. Das ist es dann auch nicht unbedingt immer. Ihr Sohn kann es zwar nicht artikulieren, aber er wird es Ihnen zeigen, wenn es ihm nicht passt. Ja, das glaube ich auch. Ich danke Ihnen schön, Frau Krüger. Vielen Dank. Ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss. Danke. Since she rejected me, there's nothing left to save me. Yeah. Who wants to buy a heart? Oh yeah, one broken lover's heart. One broken heart for sale. Well, she would not listen to the things my heart was saying. She turned and walked away and told me I was playing. Some guys have all the luck, my heart hasn't any. I think I'll paint a sign, a sale for a penny. Who wants to buy a heart? Oh yeah. Wir hören Horizonte auf NDR 4. Es ist Redezeit. Jan-Uwe Rogge sitzt im Studio, Familienberater, Kommunikationsberater. Klingt sehr bombastisch. Er hat gute Ideen, wie man Weihnachten so gestalten kann, dass es Kindern und Eltern dabei gut geht und weder Ängste noch Wünsche ins Unermessliche steigen und vor allen Dingen vielleicht der Krach nicht so groß wird, der ja häufig mit Weihnachten auch einhergeht. Am Telefon ist jetzt Frau Wulff. Guten Tag, Frau Wulff. Guten Tag. Ich wollte nur auch noch mal die Sache erwähnen mit der Autorität, dass man die nicht weitergibt. Also ich persönlich habe eine Tochter, die wird jetzt die Tage ein Jahr, aber ich erlebe das sehr oft mit meinem Hund, dass denn, wenn die Kinder nicht weiter wollen, dass die Eltern sagen, guck mal, da kommt ein Hund und wenn du nicht kommst, dann beißt er dich. Aha. Und also solche Aktionen halte ich nicht für sinnvoll. So wie es manche mit dem Weihnachtsmann machen, nicht? Ja, wenn genau. du nicht gehorchst, dann holt er seine Rute aus dem Sack. Genau, das wollte ich auch erwähnt haben. Ich kann dazu sagen, meine Tochter macht das schon sehr gut. Wenn ich Nein sag, ist das auch tabu, wo sie bei wollte. Und ich denke nicht, dass ich das nötig habe, dass die Autorität an jemand anders weiterzugeben. Und das wollte ich mal erwähnt haben, weil ich das immer wieder erlebe. Und das stimmt natürlich. Zum einen ist es Blödsinn, unglaubwürdig, wenn der Hund tatsächlich nicht beißt, wenn das Kind nicht kommt. Zum anderen denke ich auch, ist es auch falsch zu sagen, das Kind soll dann Angst vorm Hund haben. Also ich will das verstärken, was Sie da gesagt haben, Frau Wulff. Ich halte es schon für sehr, sehr problematisch, nicht nur Weihnachtsmänner für Erziehungsaufgaben zu missbrauchen, sondern auch Hunde oder andere Menschen sozusagen für seine Erziehungszwecke einzusetzen. Die Folgen sind in der Regel wirklich, dass die Kinder ganz massive Furcht haben und zwar nicht nur eine Furcht, die sich in einer Situation zeigt, sondern die sich möglicherweise, wie in Ihrem Beispiel, mit dem Hund auch auf andere Tiere oder auf andere Gegenstände überträgt und dass auf die Dauer Kinder damit sehr, sehr unsicher sind, sich in fremden Umgebungen sicher zu bewegen. Also Angst immer als schlechtes Erziehungsmittel. Ja. Angst ist immer ein schlechtes Erziehungsmittel, weil Angst in der Regel mit entwicklungsbedingten Ängsten einhergeht. Ich will das noch mal kurz verdeutlichen. Eine Angst vom Hund kann durchaus normal sein. Der Hund kann für ein fremdes, bissiges Wesen stehen, also durchaus kann Vernichtungsängste symbolisieren. Und wenn Eltern jetzt den Hund sozusagen einsetzen, wird mit entwicklungsbedingten Ängsten gearbeitet im Sinne eines Wohlverhaltens von Kindern. Und diese Verquickung, die ist für Kinder in der Tat sehr, sehr problematisch und löst ganz massive Verunsicherung aus. Ja. Ich danke Ihnen schön, Frau Wolf. Bitte. Am Telefon ist noch Frau Schmitz. Guten Tag, Frau Schmitz. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich war so 4-5 Jahre alt und dann kriegte ich auch unten im Hause zu hören, naja, dann kommt der Weihnachtsmann nicht. Ich war immer ziemlich Opposition, schon als Kleineres. Brauchte auch nicht, ist alles schon da, ist oben im Kleiderschrank. Da haben Sie ja auch die richtige Antwort parat gehabt. Sofort. Wir hatten nämlich alles schon durchsortiert. Und mit meinen eigenen habe ich es so gemacht, also meine Älteste wird 50 und mit diesem Konsum, der dann kam, dass ich sagte, sagt mir, wofür wir das brauchen. Und da fiel Ihnen aber doch immer was ein. Es wurde dann rumdiskutiert und wenn es dann wirklich nötig war, gut, dann gab es das irgendwie. Ja, aber es war auch sehr oft, dass sie dann einsahen, dass sie das irgendwo gesehen hatten im Laden oder bei anderen oder gehört hatten. Also da kann man sie schon ein bisschen in Schranken bringen. Und das ist ja heute wieder und kommt ja bei dem Wahnsinnskonsum, dass man Schranken setzen muss, nicht? Zwei Dinge dazu. Das erste ist, also Ihre Geschichte aus der eigenen Kindheit zeigt, dass Kinder eben doch sehr kreativ sind und sehr anarchistisch sind und auch Erwachsene ganz toll durchschauen. Und die Eltern, die meinen, sie könnten ihre Kinder von vorne bis hinten veräppeln, sind am Ende schlecht dran. Und das zweite ist, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch über den Sinn von Geschenken mit den Kindern hin und wieder gemeinsam nachdenken, damit die Kinder auch eine gewisse Beziehung zu ihren Geschenken haben. Ich finde das schon manchmal wahnsinnig, wenn ich heute mit 5-6-jährigen Kindern rede, die ihren 5. oder 6. Kassettenrekorder haben. Das heißt also, es wird auch nicht mehr gepflegt, es wird auch nicht mehr umhegt und das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir selber als Erwachsene häufig keine Beziehung zu Geschenken mehr haben, sondern einfach besinnungslos mehr oder minder kaufen. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder keinen Sinn in Geschenken mehr sehen. Ja, ja. Und die Zimmer sind voll. Ich hatte das dann zu meiner Zweiten gesagt. Zu Ostern rum, wenn es warm wurde, verschwand alles. Puppenstube, Puppenwagen, alles war weg. Mhm. Und das wurde erst wieder zum Winter rausgeholt? Das kam zum Winter wieder raus. Ah, ich habe es eingeführt zu Nikolaus, ein bisschen Spiele, damit man so über diese dunkle Zeit wegkam. Mhm. Und prompt sagte der eine Enkelsohn, der hatte das dann gehört, und wann kommen unsere Sachen in den Keller? Ja. Der hatte das richtig verarbeitet. Sie sagen da etwas, was ich häufig Eltern in der Beratung sage. Natürlich haben die Kinder heute sehr viel. Sie haben viel Klamotten, sie haben viel Spielzeug. Zu viel, aber man kann das ja selber auch eine Schneise schlagen, indem man mal, indem man Spielzeug, was man nicht braucht, man in den Keller tut und dann wieder, wenn es gebraucht wird, hoch. Und das Gleiche gilt für die Klamotten. Ja. Dankeschön, Frau Schmitz. Wir sind uns einig, denke ich. Tschüss. It's hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through. Is hard to do. They say that breaking up is hard to do. breaking up is hard to do. They say that breaking up. Redezeit auf NDR 4. Herr Meier hat uns angerufen. Guten Tag. Ja, moin moin aus Flensburg. Ja, ich kenne aus meiner Jugendzeit, beziehungsweise aus meiner Kinderzeit, noch den Nikolaus mit Bischofsmütze und einen Knecht Ruprecht. Und ich fand es, also im Nachhinein heute, für, sagen wir mal, eine leichte Begleiterscheinung der Erziehung, was nicht immer falsch ist, was auch für mich als Kind mein Gewissen wieder mal so ein bisschen angeregt und erleichtert hat. Und der Knecht Ruprecht hatte die Aufgabe, nicht mit der Rute zu schlagen, sondern auch nicht zu drohen, sondern einfach meine kleinen Vergehen aufzuzeigen, die mein Gewissen so ein bisschen aufrütteln sollte. Und der Nikolaus hatte dann die Aufgabe, diese Vergehen sozusagen zu vergeben. Aha, das ist und, ja schön, das ist so eine Art Beichte. Ja, so ungefähr. Und der Knecht Ruprecht hatte mir dann also meine Vergehen gesagt und hat aber nicht gedroht, dass irgendwelche Repressalien geschehen würden. Er hatte nämlich ein schwarzes Buch. Und der Nikolaus ein goldenes Buch. Und in diesem goldenen Buch wurden dann mein Wunschzettel aufgeführt. Mhm. Und in diesem Wunschzettel wurden dann die Dinge aufgeführt, die für, sagen wir mal, für mein Elternhaus tragbar waren und nicht tragbar waren. Und ich kann mich also im Nachhinein so daran erinnern, auch heute noch, dass es für mich sehr angenehm war und nicht mit anfangs mit Ängsten, aber nachher, als alles vorbei war, eine tiefe Erleichterung. Mhm, ein Reinigungsritual. So ungefähr. Ja. Jan Uwe Rogge, das klingt doch ganz sinnvoll. Hm? Habe ich was gelernt. Dankeschön. Das ist ganz gut. Ich denke, das ist ja aber wieder was Rituelles, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben. Die beiden Figuren gehören sozusagen zusammen. Ne? Ja. Der eine, der sozusagen das Gewissen repräsentiert, der andere, der vergibt. Und wichtig war für Sie, dass diese beiden Figuren sozusagen zusammen gehört haben. Und worüber wir am Anfang ja geredet haben, ist, dass in der Regel nur noch der Strafende da ist und der dann mit Waren sozusagen vergibt. Bei Ihnen war, glaube ich, das Gespräch, das Gefühl des Angenommenseins und Aufgehobenseins, auch das Angenommenseins in der Grenzüberschreitung, das ganz Entscheidende. Das heißt, Sie waren nicht böse, weil Sie etwas gemacht haben, sondern Sie haben das Gefühl gehabt, das gehört zu meiner Person und ich bin so angenommen, wie ich bin. Ich glaube, das ist, was auch für Sie dann den Frieden hinterher bedeutet hat. Ja, genau. Das war toll jetzt, dass Sie uns das erzählt haben, Herr Meier. Ja. Ich glaube, so ist es dann wieder ein ganz guter Weg, auch solche Gestalten, solche Figuren in die Kindererziehung, ins Kinderzimmer mit hereinzunehmen und nicht Angst zu haben, dann nun Ängste zu erzeugen, die für Kinder unnötig sind, an denen sie eigentlich nur leiden und ihnen die Angst ja auch vor dem Leben verstärken. Richtig. Und zu Weihnachten war eben das, was ich mir gewünscht habe, nicht alle Wünsche wurden erfüllt, aber die hauptsächlichen Sachen, wo ich mich wirklich drauf gefreut war, die waren da. Na, dann hat es sich ja gelohnt. Ja. Danke für Ihren Anruf. Bitte. Vielen Dank. Die Redezeit ist jetzt fast zu Ende, aber ich würde gerne noch mal mit Ihnen über Ängste von Kindern sprechen. Sie haben schließlich das dicke Buch dazu geschrieben. Eigentlich wollen wir Eltern ja unsere Kinder angstfrei erziehen und ihnen Lust und Mut aufs Leben machen. Wieso müssen Sie Bücher über Ängste schreiben? weil viele Eltern zu mir in die Beratung kommen und über die Ängste ihrer Kinder erzählen und sehr angstvoll aussehen und als erstes immer sagen, was habe ich nur wieder falsch gemacht? Und was ich in meinem Buch wollte, ist nicht nur über erziehungsbedingte Ängste zu schreiben, sondern den Eltern zu zeigen, in der Entwicklung der Kinder, also in dem Maße, wie sie größer werden, entstehen Ängste. Wenn ein Kind Personen, vertraute und nicht vertraute Personen zu unterscheiden weiß, dann fängt das Fremdeln an. Aber Kinder sind dem Fremdeln nicht ausgeliefert, sondern sie halten dann zu unvertrauten Personen zunächst einmal mehr Distanz. Und wenn Kinder krabbeln und laufen lernen, entstehen Trennungsängste, die ganz normal sind. Wenn die Kinder aber diese Trennungsängste haben, versuchen sie wieder diese Ängste zu bewältigen, nämlich zur Mama zu gucken, zur Papa zu gucken, ein Kuscheltier mit auf die Reise zu nehmen, eine Wolldecke mit auf die Reise zu nehmen. Oder wenn die Kinder noch größer werden, ich sagen lernen, dann fühlen sie sich auf der einen Seite stark, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich auch von großen Monstern, Einbrechern, Mördern, Gespenstern bedroht. Und wie bearbeiten die Kinder dann diese Ängste? Indem sie hin und wieder selber zu Monstern und kleinen Rabauken werden. Also in dem Sinne, denke ich, entstehen bei Kindern nicht nur Ängste, sondern Ängste fordern auch heraus. Ängste machen stark, haben Sie an einer Stelle in diesem Buch gesagt. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren. Jan-Uwe Rogge, das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Kinder haben Ängste, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Vielleicht ist es ja noch auf die Weihnachtsliste zu setzen. Auf NDR4 erwartet Sie jetzt das Mittagstelegramm um 12. Unsere kompakte 10-minütige Informationssendung, heute unter anderem mit folgenden Themen. Weihnachtsbesuch bei der SV-Truppe Clinton in Bosnien und Jürgen Klinsmann geht zurück zum englischen Club Tottenham Hotspurs. Die Redezeit ist zu Ende. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich daran beteiligt haben. Und ich danke unserem Studiogast Jan-Uwe Rogge. Es verabschiedet sich Gabriele Heise. Einen schönen Tag noch. Tschüss.